Und dann war diese Urhexe gerade dort begraben, wo einst König Heinrich I. niederkniete, bevor er in die Schlacht von Riade zog, Hunnenstein. Heinrich Himmler war ein großer Verehrer des Sachsenkönigs und soll dem Glauben an Reinkarnation nicht abhold gewesen sein. Er richtete nicht nur alljährliche König-Heinrich-Feiern aus, sondern ließ im Dom von Quedlinburg nach den Gebeinen des Königs graben. Quedlinburg war für ihn deshalb einer der heiligen Orte der SS. Bad Dürrenberg hätte Ähnliches widerfahren können, wenn Himmler von der Identität unserer Heldin erfahren hätte. Und auch Hans Hahne wäre begeistert gewesen. Sein Museumstraum lautete, ein großer, größter Saal müsste nun das Religiöse des Nordmenschentums seit Urzeiten darstellen. Eine herrliche Krönung unserer Arbeit. Hahne war überzeugt, dass eine für die Gegenwart angemessene Religion auf Rasse, Blut und Boden beruhen musste. Die aus der Mitte Deutschlands stammende Schamanin hätte wunderbar ins Zentrum des Saales gepasst, als hohe Priesterin einer urarischen Religion. Ausgerechnet seine übereifrigen Schüler Bicker und Heberer haben ihm das vermasselt. Unfreiwillig verhalfen sie unserer Heldin zur Tarnidentität, Schnurkeramiker männlich. Das konnte einen Himmler nun wirklich nicht begeistern, der dann doch lieber darüber sinnierte, ob in Tibet nicht Überlebende des Untergangs von Atlantis existierten. Und da nach dem Zweiten Weltkrieg die Ära der Arierforschung ein für allemal beendet war, wurde es still um die Schamanin. Es schien, als wäre sie ein zweites Mal begraben worden, was uns zum unwahrscheinlichen Glück verhalf, sie heute mit modernsten Mitteln neu ausgraben zu dürfen.